Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 92. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Auch diesmal wird es wieder um Naturwissenschaften gehen. Nachdem letztens mit Werner Michler ein Germanist zu Gast war, der unter anderem das Themenfeld Literatur und Naturwissenschaft beforscht, hören wir heute Markus Braun, der als Molekularbiologe am Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics in Dresden tätig ist und zu einer Verteidigung von Friedells naturwissenschaftlichem Weltbild antritt. Es mag überraschen, dass ausgerechnet ein in der Genforschung tätiger Wissenschaftler Friedells vor mehr als 80 Jahren formulierten Ansichten zu diesen Themen etwas abgewinnen kann, obwohl sie heute als geradezu leuchtende Beispiele seiner, nach Eigendefinition, antimodernistischen Haltung hoffnungslos überholt und antiquiert erscheinen. Doch hören Sie selbst, wie Markus Braun im zweiten Teil dieser Folge meines Erachtens durchaus schlüssig argumentiert, weshalb Friedell seiner Ansicht nach auf einer höheren Ebene dennoch Recht behält. Dabei steht er ihm alles andere als unkritisch gegenüber, was unter anderem daraus erhellen mag, dass er sich Nadja Buchers in Folge 68 geäußerten Einwänden und Bedenken nicht nur anschließen kann, sondern mich ausdrücklich ersuchte, auf diese hinzuweisen. Also gleich nach dieser Ausgabe die Webseite no-na.net/Friedell aufsuchen und nämliche Ausgabe 68 mit Nadja Bucher nachhören. Markus Brauns Kommentar wird übrigens in der nächsten Sendung dieser Reihe noch eine kleine Fortsetzung finden. Doch zuvor hören wir in Anwendung des klassischen arbeitsteiligen Modells Alexandra Hemme die zugehörige Textpassage lesen, beginnend mit dem Abschnitt, den Friedell mit Ignorabimus überschrieb. Als Zitat des Resümees, das Emil Heinrich Dubois-Raymond 1872 in seinem Werk über die Grenzen des Naturerkennens zog und das vollständig Ignoramus et Ignorabimus lautet: Wir wissen nicht und werden niemals wissen. Ignorabimus. Sonst aber waren gerade die hervorragendsten deutschen Naturforscher selbst in jener Zeit durchaus keine Positivisten. Helmholtz vertrat einen an Johannes Müller orientierten Kantianismus. Er scheute sich nicht, in einer Rektoratsrede zu erklären: Ich sehe nicht, wie man ein System selbst des extremsten subjektiven Idealismus widerlegen könnte, welches das Leben als Traum betrachten wollte. Man könnte es für so unwahrscheinlich, so unbefriedigend wie möglich erklären. Ich würde in dieser Beziehung den härtesten Ausdrücken der Verwerfung zustimmen. Aber konsequent durchführbar wäre es, und es scheint mir sehr wichtig, dies im Auge zu behalten. Für mehr als eine ausgezeichnet brauchbare und präzise Hypothese können wir die realistische Meinung nicht anerkennen. Notwendige Wahrheit dürfen wir ihr nicht zuschreiben. Für die Anwendbarkeit des Kausalgesetzes haben wir keine weitere Bürgschaft als seinen Erfolg. Worauf er von den Büchner-Apachen unter großem Geheul für einen Finsterling erklärt wurde. Noch größeren Verdruss erregte Dubois-Raymonds berühmte Rede über die Grenzen des Naturerkennens, die einen dicken Schwanz von polemischer Literatur hinter sich herzog. Er sagte darin unter anderem: Bewegung kann nur Bewegung erzeugen. Die mechanische Ursache geht rein auf in der mechanischen Wirkung. Die neben den materiellen Vorgängen im Gehirn einhergehenden geistigen Vorgänge entbehren also für unseren Verstand des zureichenden Grundes. Sie stehen außerhalb des Kausalgesetzes und schon darum sind sie nicht zu verstehen. Es ist eben durchaus und für immer unbegreiflich, dass es einer Anzahl von Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-, Sauerstoffatomen nicht sollte gleichgültig sein, wie sie liegen und sich bewegen, wie sie lagen und sich bewegten, wie sie liegen und sich bewegen werden. Es ist in keiner Weise einzusehen, wie aus ihrem Zusammenwirken Bewusstsein entstehen könne. Gegenüber den Rätseln der Körperwelt ist der Naturforscher längst gewöhnt, mit männlicher Entsagung seinen Ignoramus auszusprechen. Gegenüber dem Rätsel aber, was Materie und Kraft seien und wie sie zu denken vermögen, muss er ein für alle Mal zu dem viel schwerer abzugebenden Wahrspruch sich entschließen, Ignorabimus. Gustav von Bunge erzählt in seinem Lehrbuch der Physiologie, sein Physikprofessor habe die Vorlesung über Elektrizität mit den Worten eingeleitet: Die Elektrizität und der Magnetismus sind diejenigen Naturkräfte, mit denen Leute, die nichts von der Elektrizität und dem Magnetismus verstehen, alles erklären können. Diesem Zustand hat Du Bois-Reymond auf seinem Spezialgebiet der Physiologie ein Ende bereitet. Er sagte sich, wenn der menschliche und tierische Körper Elektrizität enthält, so muss diese ebenso genau nachweisbar und messbar sein wie die Elektrizität in anderen Naturkörpern. Und nur soweit sie dies ist, kann sie Gegenstand der Wissenschaft sein. Indem er nun diesen Gedanken in der minutiösen Weise zur praktischen Ausführung brachte, bei seinen Untersuchungen über die Elektrizität der Muskeln und Nerven bediente er sich eines Multiplikators mit 5000 Windungen, ist er der erste Physiologe geworden, der die exakten Methoden der Physik auf seine Disziplin übertragen hat. Eine Tatsache von großer Tragweite. Denn es war hierdurch dem streng wissenschaftlichen Experiment am menschlichen Körper ein unübersehbares Betätigungsfeld eröffnet. Er hat aber durch seine Versuche gleichzeitig zum ersten Male einwandfrei nachgewiesen, dass die Ahnungen früherer Zeiten von einer allgemeinen Verbreitung elektrischer Kräfte im Tierorganismus eine reale Basis hatten. Es lässt sich in der Geschichte der Naturwissenschaften häufig beobachten, dass eine gewisse Erkenntnis verhältnismäßig sehr früh gefunden, dann aber wieder verlassen wird, bloß aus dem Grunde, weil die Erklärung des neu entdeckten Phänomens eine falsche war. Während die Tatsache selbst, wie man erst viel später erkennt, vollkommen richtig ist. So ging es auch mit der tierischen Elektrizität. Im dritten Buch wurde erzählt, dass Galvani beobachtete, wie ein frisch präparierter Froschschenkel jedes Mal in Zuckungen geriet, wenn in seiner Nähe elektrische Entladungen stattfanden. Er behauptete infolgedessen, der Froschschenkel sei elektrisch. Demgegenüber wies Volta nach, dass der Froschschenkel nur die Rolle eines empfindlichen Elektroskops gespielt habe. Dies war richtig und doch war auch Galvanis Behauptung richtig, nur hat er sie falsch begründet. Übrigens hatte schon 8 Jahre früher John Walsh die merkwürdige Entdeckung gemacht, dass der Zitterroche in einem ganz bestimmten Organ Elektrizität erzeugt, dass er damit kräftige Schläge auszuteilen vermag und dass diese sich durch einen Draht weiterleiten lassen. Hier knüpfte Du Bois-Reymond an. Er zeigte, dass diese Fischart gegen elektrische Induktionsschläge, die durch das Wasser geleitet werden, immun ist und wies auch im Muskel des Menschen einen sogenannten Aktionsstrom nach. Dasselbe gelang ihm bei den Nerven. Unter dem Eindruck dieser Erfolge wurde Du Bois-Reymond zum Hauptbekämpfer des sogenannten Vitalismus, jener Theorie, die alle Lebensvorgänge auf eine bestimmte Kraft, die vie vitalis, zurückführt. Seit der Chemiker Dumas den Satz aufgestellt hatte, die wahre Ursache aller Lebenserscheinungen sei in einer Force-Hypermechanik zu suchen, vertraten alle namhaften Forscher in allerlei individuellen Varianten diese Ansicht. In seinen chemischen Briefen, einem von der ganzen damaligen Welt eifrig gelesenen Buch, sagte Liebig, kein Zuckerteilchen lasse sich künstlich aus seinen Elementen aufbauen, sondern zu seiner Bildung sei eine besondere Lebenskraft nötig. Wenn nun Du Bois-Reymond sich auf den Standpunkt stellte, dass es keine vitale Erscheinung gebe, die sich nicht physikalisch erklären lasse, eine Auffassung, die schon Lamarck vertreten hatte, ohne jedoch Schüler zu finden, so ging er damit natürlich viel zu weit, aber er folgte dabei selbst nur einem physikalischen Gesetze, nämlich dem des Gegenstoßes. Die Naturphilosophen hatten mit ihrer mystischen Lebenskraft einen solchen Unfug getrieben, dass dieser Rückschlag nur zu begreiflich war. Heute jedoch neigen die meisten Physiologen zu einer vermittelten Anschauung. Sie ist in dem Resümee enthalten, mit dem Claude Bernard seine klassischen Untersuchungen über das Phänomen des Lebens abschließt. L'élément ultime du phénomène est physique, l'arrangement est vital. Doch sind auch nicht wenige Forscher zum vollen Vitalismus zurückgekehrt. Zum Beispiel Johannes Reinke, der mit Intelligenz begabte Dominanten als Urheber der Lebenserscheinungen annimmt, und Karl Ludwig Schleich, der jeder einzelnen Zelle eine Seele zuspricht. Auch Bunge stand der mechanistischen Schule völlig skeptisch gegenüber. Und Dubois-Raymond selbst war ja, wie wir sahen, ebenfalls Skeptiker, weit davon entfernt, über die letzten Fragen seiner Wissenschaft ein abschließendes Urteil zu fällen. Erblickte er in jeder Erkenntnis nur ein neues Problem. Die Spektralanalyse. Auch auf anderen Gebieten machte die Naturwissenschaft sowohl praktische wie theoretische Fortschritte. 1868 gelang die synthetische Darstellung des Alizarins, des Farbstoffs der Krapppflanze, in viel reinerer Form, als er aus dieser gewonnen wird. Seit Ende der 50er Jahre arbeitete man unermüdlich an Versuchen, den telegraphischen Funken über das Meer zu tragen, indem man durch guter Pacher isolierte Kupferdrähte legte. Sie rissen aber immer wieder und erst 1866 gelang eine dauernde Kabelverbindung zwischen Amerika und England, das nunmehr das überseeische Telegraphennetz nach seinen Kolonien eifrig ausbaute. Auch die Fotografie nahm einen großen Aufschwung, zumal seit Erfindung der Trockenplatten, die unter anderem auch der Astronomie zugute kamen, da sie viel zahlreichere Lichteindrücke zu summieren vermögen als das Auge und so die Himmelsfotografie zu einer Art Zeitmikroskopie machen, wodurch es gelungen ist, viele unsichtbare Fixsterne, Kometen und Nebelflecke im Lichtbild festzuhalten. Epochenmachend aber für die Erforschung der Weltkörper wurde die Spektralanalyse. Wir haben bereits erwähnt, dass Fraunhofer die dunklen Linien im Sonnenspektrum entdeckte, von dem er genaue Zeichnungen anlegte. Er wusste auch schon, dass viele Fixsterne andere Spektra ergeben. Im Anschluss hieran gelang es Kirchhoff und Bunsen im Jahr 1860 zu der Methode der sogenannten Umkehrung des Spektrums, die darauf beruht, dass jeder Körper gerade jene Strahlen absorbiert, die er selbst aussendet. Die Natriumflamme zum Beispiel brennt gelb. Schickt man durch sie weißes Licht, das bekanntlich aus sämtlichen Farben zusammengesetzt ist, so erhält man bei der Zerlegung ein kontinuierliches Spektrum, aber anstelle der gelben Linie eine dunkle. Auf diese Weise lässt sich die chemische Natur sowohl der einfachen wie der zusammengesetzten Gase aus der Zahl und Stellung der Linien bestimmen, und zwar mit großer Genauigkeit. Beim Natrium bis zu einem Drittelmillionsten Milligramm. Ja, noch in demselben Jahre entdeckte Bunsen auf diesem Wege zwei bisher unbekannte Elemente, das Cäsium und das Rubidium, die später noch durch zahlreiche andere vermehrt wurden. Während Kirchhoff die Sonnenatmosphäre untersuchte, in der er unter anderem Eisendämpfe konstatierte, eine experimentelle Beglaubigung der bisherigen Vermutung über den metallischen Charakter des Sterns. Ebenso bestätigte sich die Annahme, dass der Mond keine Atmosphäre und kein eigenes Licht besitzt, da er genau dasselbe Spektrum zeigte wie die Sonne, und dass Venus, Mars, Jupiter, Saturn von einer sehr erdähnlichen Lufthülle umgeben sind. Die Fixsterne ergaben unterschiedliche Spektra, zum Teil Linien, die auf erdfremde Bestandteile hinwiesen, und es ist möglich geworden, sie in drei Gruppen zu ordnen, die sogenannten roten Sterne, die gelben Sterne vom Sonnentypus und die weißen Sterne vom Sirius-Typus, zwischen denen sich zahlreiche Übergänge befinden. Ja, es gelang sogar, mit Hilfe der Spektralanalyse die Bewegung der Gestirne zu messen, und zwar aufgrund des dopplerischen Prinzips, das auf folgender Erwägung beruht. Bewegt sich eine Lichtquelle auf den Beobachter zu, so wird in der Zeiteinheit eine höhere Zahl von Schwingungen sein Auge treffen. Bewegt sie sich von ihm weg, eine geringere. Ihre Färbung erscheint im ersteren Fall nach violett, im letzteren Falle nach rot verschoben, da die violetten Lichtstrahlen die kleinste Wellenlänge, die roten die größte haben. Die Entstehung des Lebens. Im Entdeckungsjahr der Spektralanalyse bewies Pasteur, dass Gärung und Fäulnis, von denen man bisher angenommen hatte, dass sie durch den Luftsauerstoff bewirkt seien, auf Spaltungen beruhen, die von Mikroorganismen hervorgerufen werden. Er versuchte auch, das Rätsel der Herkunft des Lebens zu lösen. Auf die Frage, wie es entstehe, hatte Aristoteles, der bekanntlich anderthalb Jahrtausende lang die wissenschaftliche Autorität Europas war, geantwortet: aus nichts, indem er erklärte, dass jeder trockene Körper, der feucht wird, und jeder feuchte Körper, der trocken wird, Tiere erzeuge. Nach seiner Ansicht kommen die Blumenfliegen aus dem Blütentau, die holzbohrenden Insekten aus dem Holz, die Eingeweidenwürmer aus dem Darminhalt. Die antike Poesie hatte diese Anschauung übernommen. Virgil schilderte in den Georgica, wie sich Larven aus faulendem Fleisch bilden. Auch die Humanisten der Reformationszeit, die mit so vielen Vorurteilen der Vergangenheit brachen, haben in diesem Punkt sehr wenig reformiert. Noch von Helmholtz, der bedeutendste Naturforscher des 17. Jahrhunderts, behauptete, dass in einem Gefäß, das Mehl und ein schmutziges Hemd enthält, Mäuse entstünden. Andere gaben Anweisungen, wie man Frösche aus dem Schlamm der Sümpfe und Aale aus dem Wasser der Flüsse erzeugen könne. Man bezeichnete diesen Vorgang, durch den Leben angeblich ganz spontan entstehen sollte, als Urzeugung. Aber in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts lieferte der italienische Akademiker Redi den Nachweis, dass die Maden des faulenden Fleisches von Eiern herrührten, die die Fliegen darin niederlegen. Er bediente sich dazu eines sehr einfachen Mittels. Er umgab das Fleisch mit einer feinen Gaze und es blieb madenfrei. Allmählich erkannte man denn auch allgemein, dass man bei allen derartigen Fällen die Ursache mit der Wirkung verwechselt hatte. Wenn sich in einem verdorbenen Apfel Würmer befanden, so hatte nicht die Fäulnis den Wurm, sondern der Wurm die Fäulnis erzeugt. Als jedoch nach der Erfindung des Mikroskops die Tatsache entdeckt wurde, dass sich in jeder Infusion, so nannte man einen Aufguss von Wasser auf organischer Substanz, in sehr kurzer Zeit zahllose kleine Lebewesen entwickelten, tauchte die Lehre von der Urzeugung abermals auf. Selbst ein Mann von so außerordentlichem wissenschaftlichen Genie wie Buffon stellte sich auf ihre Seite. Um sie zu widerlegen, brachte der Abbe Spallanzani Pflanzenaufgüsse in einen Glaskolben, versiegelte ihn und tat ihn in kochendes Wasser. Dann ließ er ihn monatelang liegen und als er ihn öffnete, fand sich in ihm keine Spur von Leben. Hiermit schien der Beweis erbracht, dass die Infusorien aus der Luft stammen, denn offenbar war durch das Kochen das Leben der vorhandenen Keime vernichtet und durch den Luftabschluss der Zutritt neuer verhindert worden. Gegen diese Argumentation machte jedoch Gay-Lussac den Einwand, dass sich in dem Kolben fast gar keine Luft befunden habe. Den Infusorien habe es daher an Sauerstoff gefehlt und dies sei der Grund, der ihre spontane Entwicklung verhindert habe. Während der ganzen ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts glaubte noch die Mehrzahl der Naturforscher an die Urzeugung. Und noch im Jahr 1859 ließ Pouchet, der Direktor des Museums für Naturkunde in Rouen, ein Werk über diesen Gegenstand erscheinen, das mit den Worten beginnt: Es ist mir durch Nachdenken und Experiment vollkommen klar geworden, dass die Urzeugung eines der Mittel bildet, die die Natur für die Hervorbringung neuer Lebewesen anwendet. Selbst die vorurteillosesten Gelehrten waren zumindest der Ansicht, dass das Problem unlösbar sei. Und als Pasteur seine Ansicht kundgab, sich damit befassen zu wollen, sagte ihm sein Lehrer, der berühmte Chemiker Dumas: Je ne conseillerai à personne de rester trop longtemps à ce sujet. Ich habe nicht vor, mich lange mit diesem Thema zu befassen. Trotzdem gelang es Pasteur, durch eine Reihe höchst sinnreicher Experimente die Herkunft der Infusorienkeime aus der Luft vollkommen evident zu machen und seitdem bezweifelt kein Mensch mehr, dass sie auf ganz ähnliche Weise zur Welt kommen wie alle übrigen Organismen. Aber damit ist das Problem keineswegs aus der Welt geschafft. Denn es bleibt die Frage zurück, wie sind die ersten Lebewesen auf der Erde entstanden? Eine ganze Reihe namhafter Forscher antwortete hierauf durch Urzeugung, die irgendwann einmal stattgefunden hat. Die Meinungen hierüber stehen sich nach wie vor schroff gegenüber. Während Pasteur das Ergebnis seiner Untersuchungen in den Satz zusammenfasste, die Urzeugung ist eine Fabel, erklärte Professor Nageli: Die Urzeugung leugnen heißt das Wunder verkünden. Dumas-Raymond sagte: Das erste Erscheinen lebender Wesen auf der Erde ist nur ein überaus schwieriges mechanisches Problem. Wie die Lösung dieses Problems zu denken sei, hat der Physiologe Eduard Pflüger im Genaueren dargelegt. Pflüger unterscheidet zwischen dem lebendigen Eiweiß, aus dem sich bekanntlich alle organische Materie aufbaut, und dem toten Eiweiß. Das Charakteristikum des lebenden Eiweißes besteht nach seiner Ansicht in dem Cyan, CN, einem Körper, der aus einem Atom Kohlenstoff und einem Atom Stickstoff bestehend, nicht frei, sondern nur in Zusammensetzung vorkommt. Jedermann bekannt in seiner Verbindung mit Kalium als Cyankali. Nun ist es von besonderer Bedeutung, dass alle Cyan-Verbindungen, die man künstlich im Laboratorium herstellen kann, nur bei Glühhitze vor sich gehen. Also unter jener Temperatur, die auch unser Erdball einmal besessen hat. Das Leben, sagt Pflüger, entstammt also dem Feuer. Während der unermesslich langen Zeiträume, in denen sich die Abkühlung der Erdoberfläche vollzog, hatte das Cyan reichlich Gelegenheit, seine große Neigung zur Bildung von Polymerien, Atomverkettungen, zu bestätigen und unter Mitwirkung des Sauerstoffs, des Wassers und der Salze in jenes Eiweiß überzugehen, das die lebendige Materie bildete. Man wird einräumen müssen, dass durch die Theorie zumindest eine schwierige Frage gelöst wird. Wie nämlich Leben zu einer Zeit möglich war, wo ganz entgegengesetzte Bedingungen herrschten als heutzutage. Es ist nämlich immer und überall möglich und höchst kindisch ist es, wenn die Astronomen apodiktisch die Unbewohnbarkeit der meisten anderen Weltkörper behaupten, bloß weil sie vermuten, dass sie sich dort unbehaglich fühlen würden. Über die weiteren Schicksale jener glühenden Cyan-Kali-Verbindung hat Haeckel das Nähere ausgeführt. Nach seiner Hypothese formten sich zunächst größere Molekülgruppen, diese strebten wieder zu umfangreicheren Aggregaten zusammen und bildeten homogene Plasmakörner. Die Plasmakörner verdichteten sich zu Plasmakugeln und in diesem vollzog sich entweder durch Oberflächenspannung oder durch chemische Ursachen die Differenzierung in eine Rindenschicht und einen Zentralkörper, womit das erste zellenähnliche Wesen entstand. Die Annahmen über die weitere Entwicklung führen auf Darwin, der aber, wie wir nicht unerwähnt lassen wollen, es ausdrücklich abgelehnt hat, über die Frage des Lebensursprungs irgendetwas Bestimmtes zu äußern. Indessen haben auch sehr hervorragende Naturforscher sich gegen die Urzeugung ausgesprochen, zum Beispiel Helmholtz, der erklärte, organische und anorganische Materie seien beide gleich ewig, und Fechner, der sogar die Hypothese aufstellte, das Organische sei älter als das Anorganische. Und neuerdings hat der ausgezeichnete schwedische Astronom Svante Arrhenius eine Theorie entwickelt, die unter dem Namen Panspermie bekannt ist und sich ebenfalls gegen die Urzeugung richtet. Nach dieser sind im ganzen Weltall Lebenssamen verstreut, die in den unendlichen Räumen umherschwirren, bis sie auf einen Weltkörper treffen, der ihnen die Bedingungen zur Weiterentwicklung bietet. Arrhenius denkt sich diese Organismen so klein, dass der Strahlungsdruck der Sonne genügt, um sie in den Raum hinauszutreiben. Allerdings ist damit die Frage nach der Entstehung des Lebens bloß von der Erde in den Kosmos verlegt. Die einzig richtige Stellungnahme zu diesem Problem dürfte wohl in dem jüngsten Werk des hervorragenden Paläontologen Edgar Dockey angegeben sein. Jeder ernstere, nicht äußerliche und oberflächliche Beantwortungsversuch muss in die Metaphysik führen. Zellularpathologie und Psychophysik. Die Zellentheorie wurde von Ernst Brücke, einem Schüler Johannes Müllers, weitergebildet, der erklärte: Ich nenne die Zellen Elementarorganismen in dem Sinne, wie wir die Körper, die bis jetzt chemisch nicht zerlegt worden sind, Elemente nennen. Jedoch vorsichtig hinzufügte: So wenig die Unzerlegbarkeit der Elemente bewiesen ist, so wenig können wir die Möglichkeit in Abrede stellen, dass nicht vielleicht die Zellen selbst noch wiederum aus anderen, noch kleineren Organismen zusammengesetzt sind, welche zu ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen wie die Zellen selbst zum Gesamtorganismus. Aber wir haben bis jetzt keinen Grund, dies anzunehmen. Er betrachtete die Zelle als einen kleinen Tierleib und stellte fest, dass der Zellinhalt einen höchst kunstvollen Bau besitzt. Über dessen Aggregatzustand sagte er: Wenn man uns fragt, ob wir, die wir den Zellinhalt nicht als Flüssigkeit anerkennen, etwa glauben, dass er fest sei, so antworten wir nein. Und wenn wir gefragt werden, ob er denn flüssig sei, so antworten wir wieder nein. Die Bezeichnungen fest und flüssig, wie sie in der Physik Geltung haben, finden auf die Gebilde, mit denen wir es hier zu tun haben, eben keine Anwendung. Genau genommen kann man nach diesen Konstatierungen von Zellen als letzten Elementen nicht mehr sprechen. Gleichwohl hat sich die Zellentheorie als eine sehr fruchtbare Arbeitshypothese erwiesen. Den glänzendsten Beleg hierfür erbrachte die 1858 von Rudolf Virchow begründete Zellularpathologie. Ihm erscheint jedes Tier als eine Summe vitaler Einheiten, von denen jede den vollsten Charakter des Lebens in sich trägt. Eine Art von gesellschaftlicher Einrichtung, ein Organismus sozialer Art, wo eine Masse von einzelnen Existenzen aufeinander angewiesen ist. So ist es denn gewiss keine unbillige Forderung, dass dem größeren, wirklich existierenden Teile des Körpers, dem dritten Stande, auch eine gewisse Anerkennung werde. Und wenn diese Anerkennung zugestanden wird, dass man sich nicht mehr mit der bloßen Ansicht der Nerven als ganzer Teile, als eines zusammenhängenden, einfachen Apparates oder des Blutes als eines bloß flüssigen Stoffes begnüge, sondern dass man auch innerhalb des Blutes und des Nervenapparates die ungeheure Masse kleiner wirksamer Zentren zulasse. Auf alle Fälle scheint es mir notwendig zu sein, dieser spezifischen Aktion der Elemente gegenüber der spezifischen Aktion der Gefäße eine überwiegende Bedeutung beizulegen und das Studium der lokalen Prozesse seinem wesentlichen Teile nach auf die Erforschung dieser Art von Vorgängen zu richten. Diese demokratische Physiologie hat, indem sie die Aufmerksamkeit sozusagen auf die einzelnen Lokalverbände und Gewerkschaften lenkte, die das Leben des Gesamtorganismus entscheidend bestimmen, eine völlige Neuorientierung der medizinischen Wissenschaft und sehr wohltätige Ergebnisse gezeigt, obgleich sie, wie jedes neue Dogma, zu Einseitigkeiten führte, indem sie vergaß, dass der menschliche Organismus andererseits auch wieder streng monarchisch und hierarchisch organisiert ist. Die beiden bedeutendsten Errungenschaften, die damals auf dem Gebiete der praktischen Medizin gemacht wurden, sind der Augenspiegel und die Antisepsis. Über den ersteren sagt sein Erfinder Helmholtz: Er erforderte weiter keine Kenntnisse, als was ich auf dem Gymnasium von Optik gelernt hatte, sodass es mir jetzt lächerlich vorkommt, wie andere Leute und ich selbst so vernagelt sein konnten, ihn nicht früher zu finden. Es handelt sich nämlich um eine Kombination von Gläsern, die es ermöglicht, den dunklen Hintergrund des Auges zu beleuchten und gleichzeitig alle Einzelheiten der Netzhaut genau zu sehen, sogar genauer, als man die äußeren Teile des Auges ohne Vergrößerung sieht, weil die durchsichtigen Teile des Auges dabei die Stelle einer Lupe von 20-maliger Vergrößerung vertreten. Die Antisepsis war unmittelbar Folge der Pasteurschen Entdeckung der Fäulniserreger. Der englische Chirurg Joseph Lister schloss daraus, dass das wichtige Erfordernis für eine erfolgreiche Wundbehandlung die sorgfältige Desinfektion sei. Zu diesem Zwecke umgab er das gesamte Operationsfeld mit einem Karbolnebel, wofür einen besonderen Zerstäubungsapparat, den Karbolspray, verfertigt hatte. In kürzester Zeit fand das Listern allgemeine Verbreitung und nahm zahlreichen Operationen ihre bisherige Lebensgefährlichkeit. In jene Zeit fällt auch die Entstehung einer neuen naturwissenschaftlichen Disziplin, der experimentellen Psychologie. Ihr Begründer ist Ernst Heinrich Weber, der als erster exakte Untersuchungen über die Unterschiedsempfindlichkeit der Körperoberfläche für benachbarte Tasteneindrücke anstellte und zu der absteigenden Stufenordnung gelangte: Zungenspitze, Lippen, Fingerspitzen, Handfläche, Handrücken, Arme, Schenkel, Rumpf. Er maß auch Druck- und Temperaturdifferenzen und kam zu folgendem generellen Resultat: Je größer ein Reiz ist, umso größer muss seine Veränderung sein, um als solche empfunden zu werden. Hebt man zum Beispiel ein Gewicht von 40 Gramm und dann eines von 41 Gramm, so kann man den Unterschied gerade noch konstatieren. Bei 400 Gramm sind 10, bei 800 Gramm 20 Gramm erforderlich, um den Zuwachs merklich zu machen. Das Verhältnis zwischen dem Reiz und seinem spürbaren Zuwachs ist also in allen Fällen eine unveränderliche Größe, eine Konstante, was sich, wenn man mit Beta einen beliebigen Reiz, mit Delta Beta den Zuwachs bezeichnet, in der Formel ausdrücken lässt: Delta Beta geteilt durch Beta gleich Konstanz. Einen weiteren Ausbau erfuhren diese Untersuchungen durch Gustav Theodor Fechner, der auch auf anderen Gebieten ein origineller Philosoph war. Er erforschte das Seelenleben der Pflanzen und betrachtete die Gestirne als bewusste Wesen, Zwischenstufen zwischen Gott und Mensch. In seinem Fundamentalwerk, den Elementen der Psychophysik, stellte er das Gesetz vom Schwellenwert der Empfindung auf, welches besagt, dass jeder Reiz erst bewusst wird, wenn er erstens eine gewisse Stärke besitzt, durch den er die Empfindungsschwelle überschreitet und zweitens sich von anderen Reizen genügend unterscheidet, die Unterschiedsschwelle passiert hat. Das Webersche Gesetz formulierte er folgendermaßen: Die Intensitäten der Empfindungen bilden eine arithmetische, die Intensitäten der Reize eine geometrische Reihe. Oder mit anderen Worten, die Empfindungsintensitäten steigen in demselben Verhältnis wie die Logarithmen der Reizintensitäten. Die Empfindung ist proportional dem Logarithmus des Reizes, wenn der Schwellenwert als Einheit betrachtet wird. Diese Folge ergänzte Helmholtz durch die wichtige Berichtigung, dass bei sehr heftigem Reiz eine obere Grenze erreicht wird, über die hinaus er nicht mehr wächst. Chdermachese Corti entdeckte in der Schnecke zahllose mikroskopisch kleine Plättchen, die mit den Fasern der Hörnerven in Verbindung stehen. Wie das Auge eine fotografische Kamera ist, so ist das Ohr ganz ähnlich konstruiert wie ein Klavier. Hierauf baute Helmholtz seine Lehre von den Tonempfindungen, deren Grundgedanke darin besteht, dass wir niemals einfache Töne vernehmen, sondern Akkorde mit dominierendem Grundton. Durch die mitschwingenden Obertöne entsteht das, was wir Klangfarbe nennen. Er knüpfte hier an eine ausführliche physiologische Psychologie der Tonarten, die ästhetischen Gesetze der Harmonie der verschiedenen historisch und ethnografisch bedingten Musiksysteme und schuf damit die tiefste und umfassendste Darstellung, die dieser Gegenstand jemals gefunden hat. Eine Art experimenteller Psychologie war auch Brehms Tierleben, dessen 6 Bände zwischen 1864 und 1869 erschienen. Ein Werk von solcher Geduld und Genauigkeit, Liebe und Vollständigkeit, wie es nur ein Deutscher verbringen konnte. Ergänzungen zum Darwinismus lieferten Ewald Hering durch seine Theorie des Gedächtnisses, indem er ein vererbbares Urvermögen aller organisierten Materie und die Hauptursache für die Entstehung der Instinkte erblickte und Pfarrer Mendel durch seine Pflanzenkreuzungsexperimente, aufgrund derer er zu ganz bestimmten Regeln für die Übertragung, Verdrängung und Mischung der Ahnenmerkmale gelangte. Lieber Markus, der an dieser Stelle sonst übliche Dank fürs Lesen geht in diesem Fall an deine Gattin Alexandra. Der üblichen Einstiegsfrage, ob du ein persönliches Verhältnis, einen persönlichen Bezug zu Egon Friedell hast, wirst du aber dennoch nicht entgehen. Mir ist Egon Friedells Kulturgeschichte von einem Bekannten empfohlen worden, als ich so 19, 20 war oder so. Und ich habe vielleicht bestimmt ein Jahr gebraucht oder so, um es halt dann im Endeffekt durchzulesen. Aber es ist eins der Bücher, die mich am allermeisten beeinflusst haben, überhaupt von allem, was mir jemals untergekommen ist. Eine Stelle, die auf jeden Fall hängen geblieben ist, redet er über die Barocke. Und zwar über den Begriff des Naturalismus. Und er sagt, dass nämlich Naturalismus ein höchst problematischer Begriff ist, weil jede neue Richtung sich für naturalistischer hält als die früheren, gegen die sie reagiert, für einen Sieg der Wahrheit, der Freiheit und des gesteigerten Wirklichkeitssinns. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, weil mir daher klar geworden ist, dass die ganzen Leute, über die man in dem Buch halt so liest, quasi in genau derselben Situation sind wie wir halt auch. Also ich meine, die laufen halt rum und versuchen irgendwie mit der Welt klarzukommen und haben halt diese alten Vorstellungen und kommen dann halt mit was Neuem und denken, dass sie jetzt halt mit dieser neuen Version halt näher an dem dran sind, was halt wirklich passiert, was halt wirklich ist. Was halt bedeutet, dass sie denken, dass sie die Natur besser beschreiben und halt näher an der Realität dran sind. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Stelle, wo er über die Aufklärung und die Rückkehr zur Natur redet und sagt, dass Marie Antoinette mal mit einer Frisur aufgelaufen ist am Hof, in der sie halt eine Artischocke, einen Kohlkopf, eine Karotte und ein Radieschen getragen hat. Und eine Hofdame war davon so begeistert, dass sie ausrief, ich werde nur noch Gemüse tragen, das sieht so einfach aus und ist so viel natürlicher als Blumen. Also es ist halt zu der Zeit, wo halt die Rückkehr zur Natur halt propagiert wird in Frankreich und die Leute beziehen sich alle auf Rousseau, finden es jetzt halt quasi natürlicher, was Erdiges, was Echtes zu haben als aufgesetzte Blumen oder so. Was halt im Endeffekt halt total absurd ist halt. Und was ich halt sagen wollen würde, ist, dass dasselbe halt passiert, wenn wir über Wissenschaft reden. Wir denken halt, dass wir mit der modernen Naturwissenschaft halt jetzt näher an dem sind, was real ist und besser beschreiben können und die Wahrheit herausfinden, als es Leute halt vorher gemacht haben und als es die Leute im Mittelalter gemacht haben oder sogar, oder halt in der Antike, als es einfach ein vollkommen anderes Weltbild gegeben hat. Und wir denken, dass wir jetzt halt die Wahrheit rausfinden, die richtige Realität und alles richtig beschreiben. Wobei aber in Wirklichkeit alles, was passiert ist, dass wir jetzt halt in einer anderen Welt leben, die quasi andere Grundbegriffe hat, auf die wir uns beziehen und das uns jetzt aber natürlich als realer vorkommt, als das, was vorher gewesen ist. Und das ist halt genau das, was halt in diesem ersten Zitat gemeint ist, denke ich. So, die letzte Sendung oder in der vorhergehenden Sendung ist Darwin besprochen worden und da wollte ich jetzt noch eine Sache nachschieben. Und zwar kommt an anderer Stelle vor, dass Caspar Friedrich Wolff schon 1759 die Lehre der Epigenese aufgestellt hat. Und das ist ja quasi eine ganze Weile vor Darwin. Und da beschreibt er halt die Entstehung der Organismen als Wachstumsprozess, teils durch Stammesgeschichte, teils durch latente erbliche Disposition, teils durch mechanische Ursachen. Er untersucht das experimentell. Und Friedel sagt dann, er ist der Begründer der wissenschaftlichen Embryologie. Und was Friedel dann vor allen Dingen sagt, ist, dass zunächst seine Lehren wenig Anklang gefunden haben. Sie mussten aber schließlich siegen, weil in ihr eine der leitenden Ideen des Zeitalters lebte, nämlich der Entwicklungsgedanke. Und das ist, glaube ich, eine sehr grundlegende Sache, dass dieser Entwicklungsgedanke halt, wie Friedel sagt, halt eine der leitenden Ideen der Moderne ist oder der Neuzeit, wie Friedel es nennt. Und er schiebt dann halt noch zwei Beispiele hinterher, dass Lessing die Religion als eine stufenweise Evolution zu immer reineren und angemesseneren Gottesvorstellungen auffasst und dass im kantischen System die ganze Welt sich aus der Bedingungen unserer Vernunft entwickelt. Also es ist halt immer dieser Entwicklungsgedanke, der halt auf ein Ziel hingerichtet ist, nämlich das, was halt wahr ist, perfekt zu erfassen. Und es ist eine Sache, die halt sich von einfachen Anfängen immer weiter aufhaltet und dann am Ende, also die Moderne sieht sich halt selber auf dem Weg zur wahren Beschreibung dessen, was halt ist. Und jetzt muss ich mal einen kurzen Exkurs quasi machen, weil Friedel sieht ja die Moderne als abgeschlossen an. Und in dem Buch sagt er halt, dass mit dem Ersten Weltkrieg die Neuzeit, die Moderne, ihr Ende erreicht. Mir kam es beim ersten Lesen ein bisschen komisch vor, halt, dass halt Friedel halt einer von denjenigen Leuten ist, die sich halt selber als zu wichtig nehmen. Ist ja schon auch ein bisschen komisch, dass er ausgerechnet genau am Ende der Moderne halt geboren wird, um drüber schreiben zu können, um halt dieses Buch halt quasi als Konzept machen zu können oder das Buch schreiben zu können, wenn die Moderne halt rum ist. Aber ich denke schon, dass er wirklich einen Punkt hat. Und es macht vielleicht mehr Sinn, wenn man halt diesen Schnitt, den er im Ersten Weltkrieg sieht, vielleicht in beiden Weltkriegen gleichzeitig sieht. Und es gibt auf jeden Fall Leute, wie zum Beispiel Richard Bouillier, der ist halt Professor an der Columbia-Universität in New York, der halt zum Beispiel den Ersten und Zweiten Weltkrieg inklusive des instabilen Waffenstillstands, der in den 20er und 30er Jahren als ein einziges epochenmachendes Ereignis ansieht. Und dann macht es vielleicht auch wirklich Sinn, weil dann hat man halt diese die Neuzeit, die an den Rationalismus glaubt und die dann wirklich im Ersten Weltkrieg oder in den Kriegen ihr Ende findet, wo der Rationalismus ins Absurde getrieben wird. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat auf jeden Fall wirklich eine andere Sache angefangen, die halt erstmal aufgeblüht ist vielleicht und dann auch relativ wieder abgewürgt worden ist mit der 68er-Bewegung und den Demonstrationen halt gegen Krieg und gegen Patriotismus, gegen Rationalismus. Und nach der Hinterfragung all dieser Sachen, wie zum Beispiel den Patriotismus als etwas Gegebenes Gutes anzusehen, dass man halt seine Nation stärken muss, um möglichst volles Leben zu haben. Nachdem das halt komplett hinterfragt worden ist, bricht halt ziemlich viel weg und wir sind halt jetzt einfach in einer anderen Zeit, die man nicht mehr als Moderne beschreiben kann, weil was bei uns halt fehlt, ist das Ziel, das festgelegte Ziel, das auf jeden Fall wahr und richtig und gut ist und dass wir halt auf dem Weg sind zu diesem Ziel. Okay, und nach Friedel, der quasi auch nach diesem Einschnitt lebt oder quasi in diesem Einschnitt der Weltkriege, sagt er, die Welt ist nicht rational, sondern paradox. Also das heißt, man kann halt nicht man hat halt nicht diesen einen geraden Weg zu einem immer freieren, besseren Leben, zu mehr Demokratie und zu mehr Menschenrechten, zu mehr Freiheit, sondern es ist halt einfach eine Geschichte, die keinen Sinn macht und die man nicht wirklich erklären kann. An ganz anderer Stelle sagt er halt wieder über die Barocke, dass sie, wie jede andere geschlossene Weltanschauung, ein Versuch ist, mit der Wirklichkeit fertig zu werden, deren Widersprüche aufzulösen. Und das gilt natürlich für jede Weltanschauung. Das ist halt der Versuch, die Widersprüche aufzulösen. Was aber nach Friedel halt nicht geht. Okay, und wenn eine der leitenden Ideen der Moderne der Entwicklungsgedanke ist, fragt man sich natürlich, was denn jetzt die leitende Idee unseres Zeitalters ist, also der Zeit, in der wir jetzt leben. Und ich würde fast denken, dass das Zirkularität ist. Und Friedel hat schon eine Ahnung von diesem Konzept der Zirkularität und ist seiner Zeit damit auf jeden Fall um Jahre voraus. Und um Friedels Version von der Zirkularität zu beschreiben, würde ich jetzt auf den Genie-Begriff eingehen, der einer der ganz zentralen Konzepte in der Kulturgeschichte ist. Also gerade in diesem Genie-Begriff kommt auch wirklich eins der größten Probleme, die halt in der Kulturgeschichte vorkommen, sehr zum Tragen. Und es gibt halt eine Stelle, wo er sagt, dass halt auf dieser Welt nur einer das Recht hat, Revolution zu machen, nämlich das Genie. Und das sagt er quasi, dass er halt denkt, dass es halt irgendwie besondere Leute gibt, die halt die Weltgeschichte beeinflussen können, dass die anderen und dass alle anderen sich da halt rauszuhalten haben und es einfach nicht machen können. Das heißt, er hat da so einen Begriff von Leuten, die einfach mehr wert sind als andere. Und das hat natürlich sehr mit der Zeit zu tun, in der Friedel lebt. Zu der Zeit haben ja alle Leute halt darauf gewartet, dass es halt einzelne Leute gibt, die halt sagen, was gemacht werden soll, sagen, wie es laufen soll. Dass es quasi Leute gibt, die die Gesellschaft oder die Nation halt zu der Zeit anführen. Und in Deutschland ist genau der Mann ja dann auch der Führer genannt worden halt. Ne? Und das ist halt ein Konzept, was halt auf jeden Fall in der Zeit halt vorliegt. Und eine Sache, der Friedel sich auch nicht entziehen kann, denke ich. Also er denkt halt auch, dass es besondere Leute gibt, die aufgrund ihrer hervorragenden Fähigkeiten mehr Rechte haben als andere Leute. Und das ist natürlich ein Konzept, was halt heutzutage überhaupt nicht mehr tragbar ist. Was man aber auf jeden Fall sagen muss, ist, dass man Leute, zum Beispiel Friedel, der das Buch ja vor einer ganzen Weile geschrieben hat, halt ja nicht nach den moralischen Richtlinien, die wir jetzt benutzen, beurteilen oder verurteilen kann, sondern jeden halt immer in seiner Zeit sehen muss. Genauso wie man Leute, die jetzt leben, ja auch in seiner Zeit sehen muss. Ich meine, andere Sachen, die wirklich unerträglich sind, sind halt, wie auch schon mehrmals in der Sendung angesprochen, ist halt Friedels Umgang mit Frauen, die quasi komplett ignoriert werden. Und was ich auch sehr hart finde, ist halt dieses Konzept der Nation und dass er halt dauernd auf die nationalen Eigenschaften von Leuten eingeht, beziehungsweise von Männern eingeht, weil er nur über Männer redet. Und das halt als grundlegendes Charaktermerkmal auf jeden Fall immer mitnimmt. Was man aber auf jeden Fall machen kann, ist halt das Kernkonzept, was Friedel in seinem Geniebegriff hat, versuchen herauszuholen, um es dann halt für uns quasi fruchtbar zu machen. Und das kann man ganz einfach machen, indem man nicht über das Genie redet und damit halt überdurchschnittlich begabte weiße Männer meint, sondern halt einfach Menschen nimmt. Und dann ist dieser Geniebegriff sehr interessant. Und wenn man jetzt halt, das ist halt ganz am Anfang, wo er seinen Plan erklärt, was er machen will und was in dem Buch überhaupt passieren soll. Und da redet er halt über diese Genies. Und er hat halt zwei Abschnitte. Und der eine heißt, das Genie ist ein Produkt seines Zeitalters. Das zweite heißt, das Zeitalter ist ein Produkt des Genies. Was halt genau diese Zirkularität beschreibt. Sagt halt, dass Dichter zum Beispiel mit Windesharfen verglichen werden können, die jeder Lufthauch zum Erklingen bringt. Dass sie die bündige Formel, das gedrängte Kompendium, der handliche Leitfaden sind, verständlich, übersichtlich. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Wünsche und Werke aller Zeitgenossen zusammenfassend. Das starke Extrakt und klare Destillat, die scharfe Essenz aus allen Wünschen und Werken der Zeitgenossen sind. Und nähme man diese Wünsche und Werke fort, so bleibe nichts von ihm zurück, vom Dichter. Er würde sich in Luft auflösen. Er ist ganz und gar das Geschöpf seiner Zeit. Je größer er ist, desto mehr ist er Geschöpf seiner Zeit. Und das ist auf jeden Fall auf alle Menschen anwendbar. Das heißt, dass alles, was man halt tut, die Wünsche und Werke aller Zeitgenossen zusammenfasst. Also das heißt, dass man die Zeit, in der man lebt, halt aufnimmt und das in jeder Handlung des Zeitalter oder einfach nur seine Umwelt halt zum Ausdruck bringt. Während gleichzeitig das exakte Gegenteil auch wahr ist. Das Zeitalter als Produkt des Genies oder halt als Produkt aller Menschen, die halt gerade rumlaufen. Und jetzt sagt er, dass der Dichter oder einfach Menschen prägen die Lebensform des Zeitalters, schneiden das Klischee, nachdem alle gedruckt werden. Verändern tun sich die Höflichkeitsbezeugung, das Naturgefühl, die Haartracht, Religiosität, Interpunktion, Erotik, das Heilige wie das Trivialste, alles. Also er bezieht sich natürlich immer auf diesen einen, also auf diese eine Person und sagt dann, wir reden seine Sprache. Und es ist nicht richtig, dass der Künstler die Realität abschildert, sondern die Realität richtet sich nach ihm. Und dann sagt er, dass es halt paradox ist, aber dass das Leben die Kunst weit mehr nachahmt als die Kunst das Leben. Und dass die Zeit ganz und gar die Schöpfung des großen Mannes oder halt aller ist. Also wenn man halt den Kunstbegriff weiterfasst, wie das ja auch Leute gemacht haben im 20. Jahrhundert auf jeden Fall, ja, dass halt alles Kunst ist. Dass halt, also wenn man einfach über die Straße geht, Klamotten anhat und sich auf eine bestimmte Art und Weise bewegt, auf eine bestimmte Art und Weise mit anderen Menschen umgeht, Leute begrüßt und so ein Kram, dass jeder von diesen Akten halt eine Art Kunstwerk ist, in dem sich die anderen Leute, die zufällig gerade vorbeikommen, sich sehen und spiegeln oder sich halt als gegensätzlich ansehen. Und was also bedeutet, dass halt die Zeit ganz und gar die Schöpfung der Leute ist, die halt in dieser Zeit rumlaufen. Und je mehr sie es ist, desto voller und reifer erfüllt sie ihre Bestimmung. Das heißt, dass es halt dieses zirkuläre Ding ist, dass die einzelnen Leute vollkommen das Produkt des Zeitalters sind, aber natürlich auch gleichzeitig das Zeitalter halt quasi nur das ist, was Leute halt tun. Was dann natürlich bedeutet, dass das Ganze sehr rund läuft und dass es keinen Boden gibt, keinen festen Grund, von dem irgendwas ausgehen könnte. Da kann ich jetzt halt so wie 100 Jahre vorwärts springen, zum Beispiel zu Rosemary Joyce, und sie ist halt eine Anthropologin in Berkeley, Kalifornien. Und sie sagt halt zum Beispiel in ihren Vorlesungen, sie bezieht sich auf Sachen, die halt in den 60ern geschrieben worden sind, von Clifford Geertz zum Beispiel, die bekannten Notizen zu dem balinesischen Hahnenkampf. Sie beschreibt Leute als lebend in einem Netz von Bedeutungen, welche sie selber hervorbringen. Die Leute sind das Produkt von den sozialen Strukturen, die sie selber hervorbringen. Das ist halt wieder genau das. Und dann sagt sie aber halt den nächsten Satz quasi, wenn halt die Studenten in dieser Eintrittsvorlesung halt irgendwie ein bisschen perplex gucken, sagt sie mit gerader Überzeugung, das ist kein Paradox, das ist die Realität. Das heißt, jetzt, 100 Jahre nach Friedel, ist das Konzept halt so eingesunken, dass man einfach diese zirkulare Struktur als das nimmt, wie die Welt halt einfach funktioniert und wie es einfach ist, ohne sich Sorgen darüber zu machen, dass es paradox ist. Was sie damit macht oder was halt zeitgenössische Anthropologen halt damit machen, ist, dass Realität neu definiert wird. Und zwar als zirkuläre Struktur, die quasi bodenlos ist, ohne festen Grund. Und was das halt vor allen Dingen bedeutet, ist, dass es keine absolute, ahistorische Wahrheit gibt und kein Ziel gibt, auf das sich Kulturen halt hin entwickeln könnten. Wie das zum Beispiel in der neuzeitlichen Philosophie auf jeden Fall gegeben ist, wenn Hegel oder Marx halt die gesamte Geschichte halt als Entwicklung sehen. Was halt wieder genau der Punkt ist, halt Entwicklung auf ein Ziel hin, nämlich frei zu leben oder halt zu sich selbst zu finden. Oder dass halt bei Hegel halt dieser Weltgeist zu sich selbst findet. Du hast eingangs erwähnt, dass dieses Buch, die Kulturgeschichte der Neuzeit von Friedel, dich stark beeinflusst hat. In welcher Weise? Na, indem mir halt klar geworden ist, dass es sowas wie objektive, zeitunabhängige Wahrheit überhaupt gar nicht gibt und nicht geben kann. Und das ist mir halt zu einer Zeit klar geworden, also als ich halt, wie gesagt, 19 war oder so, als ich halt noch keinen Zugang hatte zu zeitgenössischer Anthropologie oder so, sondern halt halt einfach in der Schule halt die normale Version der Geschichte halt erzählt bekommen habe. wo halt alles über den Materialismus erklärt worden ist, also warum jetzt irgendwelche Kriege geführt werden oder so, ist halt immer, naja, weil die Leute halt an Geld kommen wollten oder so. Es werden dann halt so eine Sachen wie Religionskonflikte oder so vorgeschoben, aber in Wirklichkeit wollen die Leute halt nur mehr Macht, was halt mehr Geld bedeutet oder so. Oder umgekehrt, auch so ein Zirkelschluss der gegenseitigen Wechselwirkung. Du hast dich dann für die Naturwissenschaften entschieden, statt der Philosophie. Also habe ich auf jeden Fall, weil Philosophie halt für mich zu der Zeit halt einfach wirklich keinen Sinn gemacht hat und ich einfach nicht gesehen habe, wie ich damit irgendwie irgendwelche Fragen beantworten könnte, die mich halt irgendwie interessieren oder so. Naturwissenschaften beantworten natürlich auch überhaupt keine Fragen, die mich halt irgendwie interessieren würden, aber es ist halt, weil die Naturwissenschaften ja auf jeden Fall nur den materiellen Teil halt erklären, also wie diese Atome miteinander interagieren. Bist du als Naturwissenschaftler nicht eigentlich sogar gezwungen, in einer gewissen Weise auf der Suche nach objektiven Wahrheiten zu sein? Oh ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich klar, dass die Naturwissenschaft selber, also die Leute, die halt an den Instituten arbeiten, denken halt, sie würden objektive, zeitlose Wahrheiten über die Welt rausfinden. Und das ist halt das Projekt, was wir halt machen. Und das ist halt das, was ich natürlich auch immer behaupte zu tun, obwohl mir halt klar ist, dass es halt natürlich nicht funktioniert oder so. Und die meisten Leute, die man halt so trifft, was in meinem Fall halt Biochemiker und Molekularbiologen, Physiker sind, denken halt eben, dass sie Wahrheit, zeitlose Wahrheit über die Welt herausfinden. Es ist aber, und das stört das Projekt auch überhaupt gar nicht, weil das Ziel von der ganzen Sache ja ist, die Welt zu beherrschen. Und die Sachen beeinflussen zu können und verändern zu können, wie wir das zum Beispiel halt in der Molekularbiologie machen, wo wir, wenn wir halt wirklich den genetischen Code von Organismen verändern können nach unserem Willen quasi. Es ist aber auf jeden Fall so, dass es halt Leute gibt, die sich mit den Grundlagen der Naturwissenschaft beschäftigen, dass sie dann halt darauf kommen, dass es halt eben, genau wie Friedel sagt, halt unbewiesene Prämissen sind, also halt Annahmen, die halt als selbstverständlich angenommen werden, die sich aber halt auf nichts gründen halt und die deswegen so überzeugend sind, weil sie so unglaublich gut funktionieren, weil man damit halt so hervorragend gut die Welt kontrollieren kann und Sachen beeinflussen kann. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie halt eine zeitunabhängige Wahrheit oder eine zeitlose Wahrheit haben, sondern einfach nur, dass sie halt im Moment funktionieren. Und dieser Thomas Kuhn ist zum Beispiel auch Physiker, also der ist halt theoretischer Physiker gewesen, der dann halt mit einem, also halt in so einem Kollaborationsprojekt mit einem Experimentalphysiker zusammengearbeitet hat und der sich dann halt gefragt hat, das kann doch gar nicht wahr sein, was machen wir hier überhaupt? Und dann halt gefunden hat, dass es halt einfach eine Struktur ist, die sich halt eben auf sich selber bezieht und die halt sich über die Zeit entwickelt. Während in den Lehrbüchern das ja immer so aussieht, als ob es eine gerade Entwicklung gewesen ist und halt die zu immer größeren Akkumulationen von Wissen führt. Ja, was Kuhn halt sagt, ist, dass es halt immer Revolutionen sind und dass halt bei jedem Umbruch, also wenn jetzt zum Beispiel halt in der kopernikanischen Wende halt das Sonnensystem halt ändert oder mit Einsteins Relativitätstheorie, dass dann halt quasi ein neuer Bedeutungsraum aufgespannt wird, wo dann halt sich die Leute halt auf andere als selbstverständlich angenommene Wahrheiten oder halt Konzepte beziehen oder Prämissen halt beziehen, dass halt vor und nach einer Revolution die Vorgehensweise immer wissenschaftlich ist, dass die Leute aber eigentlich nicht miteinander reden können. Und dass die Revolution halt immer so funktioniert, dass halt die Leute, die in dem alten Konzept sind, halt einfach irgendwann alt werden und nach Hause gehen oder in Rente gehen quasi. Und dann halt die neuen Leute mit den neuen Konzepten einfach die Welt anders betrachten. Du bist Molekularbiologe. Bei dem erwähnten Projekt handelt es sich genauer um was? Was wir machen, ist uns die intrazelluläre Struktur von Zellen angucken, und zwar das Zytoskelett, das sogenannte Zytoskelett angucken, was halt genau das beschreibt, was Friedel halt sagt, was man nicht beschreiben kann, was der Aggregatzustand vom Zellinhalt ist, ob es jetzt fest oder flüssig ist. Und das ist genau das. Heute wird es halt als viskoelastisch beschrieben, weil es halt filamentäre Strukturen sind, die Polymere sind, die halt zusammensetzen und dann halt auch wieder, aber auch wieder depolymerisieren können. Und was halt passiert ist, wenn man halt schnell eine Kraft ausübt, wird halt eine Gegenkraft ausgedrückt, weil dieses Zytoskelett halt stabil ist. Wenn man aber langsam drückt, zerfällt es halt langsam und gibt dann halt nach. Das heißt, Zellen haben eine sehr dynamische Art, mit ihrer Umwelt zu interagieren halt. Und was wir machen, ist uns halt dieses Zytoskelett angucken und quasi aus den einzelnen Bauteilen, Proteinen, aus den einzelnen Proteinen, was halt relativ einfache Bauteile sind, das halt im Reagenzglas zu rekonstituieren, um dann halt die mechanischen Eigenschaften zu beschreiben. Also was wir halt machen, ist halt genau das, die Beschreibung der intrazellulären Mechanik. Mittlerweile ist die Ansicht, dass es keine objektive Wahrheit geben kann, auch in der Naturwissenschaft, glaube ich, im Mainstream angekommen. Aber ich glaube, auf der operativen Ebene handelt man ja dann doch anders. Also bist du eine Art Dissident unter den Molekularbiologen? Das kann man so eigentlich gar nicht sagen, weil es für die praktische Anwendung oder das praktische Arbeiten im Labor eigentlich vollkommen egal ist. Ob man jetzt die Ergebnisse als objektiv für immer wahr oder halt als nur wahr für unseren Kulturkreis ansieht, ist eigentlich vollkommen egal, weil das Ergebnis und die Nutzung quasi genau dasselbe ist. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen hat diesmal Alexandra Hemme, gesprochen hat Markus Braun. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 8. November 2012, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.